immer weniger versteht. Und die Person, mit der du schläfst, dich auf einmal nicht mehr redet. Wenn deine Tränen nicht mehr kommen, weil du dich für dich selber schämst und selbst die Tränen fremd erscheinen. Dann weißt du eines ganz genau. Dann weißt du eines ganz genau. Dann weißt du eines ganz genau. Dann weißt du eines ganz genau. Auch wenn's dir anders lieber wär, dass das einfach Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 102. Walter Fischer. Angst und Heldentum. No pasarán. Pasaremos. Im Dezember 1936 übernahm ich den vorgeschobenen Brigadesanitätsposten in El Plantío an der Straße von Madrid nach Las Rozas. Mir zugeteilt waren zwei ältere spanische Sanitäter. Kaum hatten wir uns in der leerstehenden Villa häuslich eingerichtet, als eine deutsche Bomberstaffel heranbrummte. JU-52, von den Spaniern Pavos, Pfauen genannt, von uns Blechesel. Unmittelbar über uns begannen sie, ihre Bomben abzuwerfen. Etwa 50 Meter von unserem Posten wurde eine Bahnlinie von einer Straßenbrücke überquert. Bei mehr Kampferfahrung hätten wir einen anderen Platz für unseren Posten gesucht. Ich rief sofort »Nieder!« und warf mich auf den Boden. Die beiden Sanitäter folgten meinem Beispiel. Aber als eine Bombe nach der anderen in unmittelbarer Nähe detonierte, hielten es die beiden nicht mehr aus. Sie sprangen auf, liefen vor das Haus und begannen mit ihren Pistolen auf die Bomber zu schießen. Das Bewusstsein, sich zu wehren, machte ihrer Angst ein Ende. Als im Februar 1937 die Kämpfe an der Jarama-Front abgeflaut und die Offensive stecken geblieben war, legte ich mich in unserem Spital in Colmenar de Oreja endlich in einem wunderbaren Bett zur Ruhe. Schon war ich am Einschlafen, als ich plötzlich etwas summen hörte, wie eine ferne Hornisse. Das Summen war nicht laut, es kam bald näher, bald entfernte es sich wieder, um wieder näher zu kommen. Ein alltägliches Geräusch, dem ich während der Kämpfe überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Aber auf einmal packte mich eine völlig sinnlose Angst. Der Schweiß brach mir aus, und auch als das Flugzeug schon lange fortgeflogen war, ließ mich die Angst nicht einschlafen. Gorjan, damals Chef der 15. Division, gab eine ausgezeichnet redigierte und reichlich illustrierte Frontzeitschrift der Sanität heraus. In den Tagen nach der Jarama-Schlacht brachte diese Zeitschrift einen kurzen Bericht aus dem englischen Bataillon der 15. Brigade. Im Erdwall vor dem Graben dieses Bataillons gab es eine durch das Gelände bedingte Schachte, auf die bei den Faschisten ein maurischer Scharfschütze sein Gewehr eingestellt und in dieser Einstellung an einem Baum fixiert hatte. Kaum tauchte irgendetwas in dieser Scharte auf, kam auch schon der unfehlbare Schuss. Eines Tages steckte einer der englischen Genossen aus unbezähmbarer Neugier seinen Kopf bei der Scharte heraus. Im selben Augenblick traf ihn das tödliche Geschoss. Der Bericht seiner Kameraden darüber endete mit den bitteren Worten: »Er war kein Held, er war ein Narr.« Sommer 1937. Die mörderische Schlacht bei Brunette ging ihrem Ende zu. Der Offensivstoß war stecken geblieben. Die republikanischen Truppen wurden auf ihre Ausgangspositionen zurückgeworfen. Da entschloss ich mich zu einer Inspektionsfahrt in das bereits herrenlose Gelände. Vielleicht war ein Verwundeter, versprengt von seiner Einheit, irgendwo hilflos zurückgeblieben. Und wirklich, als mein Wagen langsam durch den Wald fuhr, der steil zum Ufer des ausgetrockneten Rio Guadarrama abfiel, hörte ich ein leises Jammern. Oh Madre mia, oh Madre mia. Mein Chauffeur und ich holten den Verwundeten, einen jungen Spanier, der sich nicht weiterschleppen konnte, weil seine rechte Wade von einem Granatsplitter zerfetzt war. Wir versorgten seine Wunde und legten ihn in den Fond des Wagens. Als wir auf der Heimfahrt bei flimmernder Hitze der Hauptstraße von Brunete nach Villanueva de la Cañada zustrebten, tauchte ein faschistischer Jagdflieger auf, der sofort im Tiefflug auf uns zukam. Ich ließ den Wagen halten und sprang mit dem Chauffeur heraus, um uns auf den Boden zu werfen. Im selben Augenblick fiel mir der Verwundete ein. Wir müssen auch ihn herausholen und in einer Bodenfurche bergen. Aber der Wagen war leer. Und als wir um uns blickten, sahen wir den Verwundeten hinkend, aber in großer Geschwindigkeit, einem Bombentrichter zueilend, in den er sich hineinwarf. Wenn man mich gefragt hätte, ob der Mann mit der zerfetzten Wunde gehen kann, hätte ich Nein gesagt. Aber die Angst verlieh ihm übernatürliche Kräfte. September 1938. Aufgrund eines Völkerbundbeschlusses sollten in Spanien auf beiden Seiten alle Ausländer abgezogen werden. Die Regierung der Spanischen Republik befolgte den Beschluss und zog die internationalen Brigaden und die in spanischen Formationen kämpfenden Ausländer aus der Front. Die Faschisten hingegen stärkten die Kampfkraft ihrer Truppen durch neue italienische Divisionen und deutsche Flugzeuggeschwader. Dem Befehl folgend übergab ich die Agenden des Chefarztes der 3. Division, dem Brigadearzt Fidalgo, und begab mich in die Etappe, wo ich zunächst noch einige Zeit im Hinterlandspital der Ebro-Armee in Bayas mitarbeitete. Der einzige Internationale, der dem Befehl nicht Folge leistete und weiter als Chefarzt der 42. Spanischen Division an der Front blieb, war Fritz Jensen. Eines Tages besuchte ich ihn im Feldspital in Mora del Ebro. Er erzählte mir vom Tod unseres Freundes Auerhahn, der die illegale deutschsprachige Radiosendung in Barcelona geleitet hatte und von André Martí plötzlich als Infanterist an die Front geschickt worden war. Wenige Tage später kam er mit zerschmettertem Oberschenkel in Jensens Spital, sterbend. Neben ihm lag im Krankensaal ein verwundeter Spanier, der ständig leise jammerte. »Coraje, Camarada, Coraje! Mut, Genosse, Mut!« redete Auerhahn ihm zu. Eine halbe Stunde später war er tot. »Möchtest du nicht mit mir den Kommandostand der 42. Division besuchen?« fragte mich Jensen. Ich sagte gerne zu. Jensen wartete bis gegen 5 Uhr nachmittags. Dann fuhren wir los. Als wir zur Venta de Campesinos kamen, einer Kreuzung wichtiger Straßen, kamen wir ins Sperrfeuer der faschistischen Artillerie. Jensen grinste. »Um diese Zeit legen sie immer Sperrfeuer auf die Venta de Campesinos.« Und jedes Mal, wenn rechts und links, vorn oder hinten eine Granate einschlug, strahlte Jensen vor Vergnügen. Er hatte die Abfahrt absichtlich bis zu diesem Zeitpunkt verzögert, um die Fahrt durch Sperrfeuer zu genießen. Jensen hatte in schwersten Situationen Mut und Kaltblütigkeit bewiesen. Aber als wir vom Frontbesuch zurück waren, sagte ich ihm, »Weißt du, Fritz, wenn es notwendig ist, durch Sperrfeuer zu fahren, dann ist das selbstverständlich. Aber mutwillig in Sperrfeuer fahren und das Leben aufs Spiel setzen, das ist nicht Mut und nicht Heldentum. Das ist ein Verbrechen.« Wenn einer sagt, er hat nie Angst gehabt, dann ist er ein Lügner oder ein Narr. Aber ein Held ist nicht, wer sinnlos die Gefahr sucht, sondern wer unter allen Umständen, auch unter Einsatz seines Lebens, seine moralische Pflicht erfüllt. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 102, eine Niemandsland-Produktion 2018. Biografische und bibliografische Angaben. Der Autor der Erzählung heißt Walter Fischer. Er wurde 1901 in St. Pölten geboren. Seine Kindheit und Jugend verlebte er in Graz. Er studierte Medizin. 1920 wurde er Mitglied der SDAP und der Sozialistischen Jungfront. Walter Fischer war praktischer Arzt in Wien. Er nahm an den Februarkämpfen 1934 teil und wurde im Anhaltelager Wöllersdorf interniert. Danach ging er nach Moskau und in die Republik der Wolgadeutschen ins Exil. Ab November 1936 war er im Sanitätsdienst der Internationalen Brigaden. Er war Frontarzt der 11. und dann Chefarzt der 15. Brigade. Zwischen 1940 und 1945 war er Redakteur und Sprecher der österreichischen Sendungen von Radio Moskau. Danach kehrte er nach Wien zurück. Er war Mitglied des ZK der KPÖ. 1972 trat er aus der Partei aus. Walter Fischer starb 1978 in Wien. Die Erzählung Angst und Heldentum ist von 1969 aus dem Buch Kurze Geschichte aus einem langen Leben. Persona Verlag, Mannheim, 1986. No pasarán. Pasaremos. Yeah. Niemandsland desitja a tots els oients un feliç any 2019. Niemandsland, un programa en alemany a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM i visca Barcelona! Ich grüße noch einmal alle Hörerinnen und Hörer und dies wird die letzte Niemandsland-Sendung in diesem Jahr sein, in diesem alten Jahr 2018. Wir werden uns bis 2019 verabschieden und es ist der Moment, um ein paar Weihnachtsgrüße über den Äther zu senden. Ich grüße also von hier aus, von der Plaza Real, besonders Luis und Renate, zwei treue Radiohörerinnen von Niemandsland. Frohe und geruhsame Festtage wünsche ich euch und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 von Niemandsland. Feliz Anno. Vor 80 Jahren passierte etwas Kurioses. Die Frauen bekamen zwar keine Emanzipation in Deutschland, aber sie bekamen am 16.12.1938 das Mutterkreuz von Hitler gestiftet. Der Status der Mutter wurde also von den Nationalsozialisten aufgewertet, unter anderem mit dem Mutterkreuz. Warum wohl? Man brauchte Soldaten. Und wer, wenn nicht die Mütter, lieferten diese Soldaten? Wie fast alle totalitären Regime erfand auch das nationalsozialistische eine Fülle neuer Orden und Ehrenzeichen für nahezu alle Bevölkerungsgruppen. Das Mutterkreuz, eigentlich Ehrenkreuz der deutschen Mutter, stiftete Hitler persönlich als sichtbares Zeichen des Dankes des deutschen Volkes an kinderreiche Mütter. Die mindestens 5,5 Millionen Mal verliehene Auszeichnung sollte die vom NS-Staat propagierte Rolle der Frau als Ehefrau und Mutter betonen und die Gebärfreudigkeit erhöhen. Voraussetzung für die Verleihung für mindestens 4 Kinder war neben der Deutschblütigkeit und Erbtüchtigkeit der Eltern auch die Erbgesundheit des Kindes. Den Gedanken einer Vermehrung der nordischen Rasse beflügelte Heinrich Himmler und seine SS mit der Einrichtung von Heimen, die man Lebensborn nannte, in ganz Europa, in dem ausgesuchte ledige Mütter anonym gebären und das Kind an parteitreue Familien zur Adoption freigeben konnten. Unter dem Motto »Dem Führer ein Kind schenken« sollte dort der Adel der Zukunft gezüchtet werden. Himmler entwickelte auch Pläne, wonach SS-Männer mehrere Frauen schwängern sollten. Ja, mal kurz die Stufen des Mutterkreuzes. Erste Stufe war das Mutterkreuz in Gold. Das gab es für 8 oder mehr Kinder. Die zweite Stufe war das Mutterkreuz in Silber für 6 oder 7 Kinder. Und die dritte Stufe war das Mutterkreuz in Bronze, 4 oder 5 Kinder. Niemandsland desea a todos los oyentes un feliz año 2019. Niemandsland, un programa en alemán a Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Mittlerweile Sonne hier über der gräflichen Stadt Barcelona und Werner ist auch im Studio. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Sonne satt und die ganze kommende Woche offenbar auch. Kein Tröpfchen Regen ist vorgesehen. So lasse ich mir's gefallen. Ja, da freuen sich die Leute hier, besonders die Touristen. Übrigens, ich habe Post von unserer Bürgermeisterin bekommen, l'Alcaldessa de Barcelona, einen wunderbaren Brief auf Katalanisch. Die sagt da, bon belgut con ciudadà, bon belguda con ciudadana. Und dann sagt sie, approfitti la vinentesse per adressarme a voste com aveu o veina de la ciudad de Barcelona y ciudad o ciudadana de la Unión Europea per informar que el proper 26 de maig de 2019 se celebrarán elecciones municipales y europeas. Ok. Die Frau will, dass wir sie wählen und, naja, klar, haben wir ja schon gesagt. Und dann hat sie mir einen schönen Prospekt auf Deutsch geschickt. Schreiben Sie sich in das Wählerverzeichnis ein, inscríbete al censo electoral. Und hier heißt es, ich bin Deutscher, yo soy alemán, porto els nens a la escola. Ich bringe die Kinder zur Schule. Dann heißt es hier, ich wohne in Barcelona, soy veïna o veïn de Barcelona. So, die kümmert sich also um uns, Werner, oder? Ja, ja. Also hast du auch schon bekommen? Ich habe den gleichen Brief auch bekommen, dass man sich für die Municipalwahlen im Mai dann jetzt einschreiben soll ins Wählerverzeichnis, was mir erstmal komisch vorkommt, weil in den ganzen letzten 25, 30 Jahren habe ich das immer automatisch zugeschickt bekommen, ohne dass man sich vorher irgendwo einschreiben musste. Ja? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Entweder du gehst zur Verwaltung von deinem Bezirk hin und machst es dort, da musst du dich dann vorher anmelden und alles. Oder online. Und online habe ich das dann versucht und dann brauchst du irgendwie, weiß ich, so ein Ding, digitales Nosseke, um das machen zu können. Das habe ich natürlich nicht. Und jetzt warte ich mal in aller Ruhe ab. Die erklären hier völlig klar, wie es abgehen soll. Die sagen, Voraussetzungen für die Einschreibung, dann sagen sie, die Voraussetzung ist klar, ne? Also Staatsbürgerschaft eines Landes der Europäischen Union. Sie sind am Tag der Wahl mindestens 18 Jahre alt, sie haben einen Wohnsitz in Barcelona und sie besitzen ein gültiges Ausweisdokument. In unserem Fall liegt das wohl vor. Wie können Sie sich einschreiben? Wenn Sie den Brief des Wahlamtes Oficina del Censo Electoral mit dem Antragsformular erhalten haben, füllen Sie es aus und senden Sie es per Post. Keine Frankierung erforderlich, okay? Dann beantragen Sie Ihre Einschreibung telematisch über https://sedeinegob.es mit digitalem Zertifikat oder mit der Identifizierungsnummer für Ausländer und so weiter. Numero de identidad de extranjero. Und dem im Formular erhaltenen Schlüssel zur telematischen Bearbeitung. Código de Tramitation Telematica. Ich glaube, das ist eine auf alle Fälle Regelung. Es geht nämlich dann weiter, da heißt es, wenn Sie den Brief des Wahlamtes nicht erhalten haben, beantragen Sie Ihre Einschreibung telematisch über, und dann gibt es wieder die Adresse, vereinbaren Sie unter der Rufnummer 010 einen Termin bei einem beliebigen Bürgerbüro, Oficina de Atención Ciudadana, um sich einzuschreiben. Sie müssen Ihren Personalausweis oder Reisepass mit sich führen. So. Und wir haben bis zum 30. Januar Zeit. Das heißt, auf alle Fälle sollte man sich da nochmal drum kümmern. Es kann ja sein, dass diese Automatisierung gar nicht mehr stattfindet. Ja, also bei mir ist es dann hängen geblieben, wo ich das versucht habe bei diesem digitalen Zertifikat. Was ist das denn? Woher kriegst du denn? Und wenn du das nicht hast, kannst du dich nicht da online einschreiben. Das heißt, man muss sich drum kümmern. Also. Genau. Wir hoffen natürlich, dass diese Frau wiedergewählt wird. Nicht, dass wir sie jetzt als Göttin verehren und ihr jeden Tag auf einem Altar Gaben darlegen. Aber wir finden, sie ist die, für uns zumindest, die einzig vernünftige Option in diesem ganzen Zirkus hier im Moment in Barcelona. Und dann gibt's an diesem Datum da, Ende Mai nächsten Jahres, also nicht nur die Municipalwahlen, Bürgermeisterwahlen hier in Barcelona, sondern auch die europäischen Wahlen und wo noch auch wahrscheinlich alles am gleichen Sonntag in Brüssel. Warum? Die belgische Regierungskoalition ist kaputt. Ja, und jetzt warum denn? Also da gibt's diese Koalition zwischen den Frankophonen und den Flams, den Flandern heißt es, ne, den Flamencos. Flämischen Block. Genau. Und jetzt funktioniert das nicht mehr, diese Koalition. Warum? Weil der belgische Premierminister Charles Michel gesagt hat, er würde dann nach Marrakesch fahren, jetzt am letzten Wochenende, wo da irgendwie so ein Ding ausgehandelt werden sollte von der UNO, Migrationspakt, so nennen sie das, genau. Und der hat gesagt, ja, da macht er mit ist dafür, dass das gemacht wird. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, was dort letztlich verabschiedet wurde, bei diesem weltweiten Pakt zum Thema Migrationsbewegung, dass es überhaupt nicht verbindlich ist. Ne? Also wer da unterschreibt, der kann weiterhin tun und lassen, was er will, eine reine Absichtserklärung mit schönen Worten. Ja? Aber der hat gesagt, ja, er fährt dahin. Und das war schon jetzt diesem Flams-Block zu viel, und dann haben die den Versuch zu erpressen und gesagt, wenn du da hinfährst, dann lassen wir, gehen wir raus aus der Regierung. Und zu diesem Thema gab es jetzt eine Demonstration in Brüssel, wo 100, mehr als 100 Leute festgenommen wurden, also von der extrem Rechten. Ne? Das ist diese flämische, also von Flandern, diese extreme Rechte da, Vlaams Belang heißen die. Und dann noch eine Vereinigung von flämischen katholischen Studenten und eine Vereinigung nationalistischer Studenten. Also die machen da natürlich Propaganda gegen Immigration und vor allem gegen alles, was links ist auch. Nicht nur Immigration ist das Thema. Ja, so sieht's aus. Und diese Leute, das sind die Freunde und Bundesgenossen von unserem exilierten Puigdemont, der dort jetzt in Belgien auch zugange ist. Wer im Moment durch Europa reist, ist ein gewisser Herr Bennen, der, wie gesagt, versucht, da eine Front aufzubauen. Bennen feiert dieses Abkommen als Pakt des Teufels. Die Rechten wollen die Europawahl zum Plebiszit über Merkel, Macron und die Migration umfunktionieren. Also auch wieder ein sehr heikles Thema, weil wenn sie das schaffen, dieses Thema für die Europawahlen hochzupeitschen, dann kriegen wir eine europaweite Vox-Partei und dann haben wir wieder dasselbe auf europäischer Ebene. Dieser Migrationspakt ist sehr umstritten, auch unter Linken. Das ist jetzt nicht so eine tolle Sache, sondern das ist ungefähr, als würden die Leute in Brüssel, die Lobbyisten in Brüssel, einen Pakt aushandeln über Migration. Genauso haben die Lobbyisten in der UN einen Pakt ausgehandelt über Migration. Da sollte eben nicht nur ein Jubelschrei ausbrechen, alles was Merkel tut und alles was Merkel macht ist klasse und Macron, weil die stecken ja auch dahinter, sondern man sollte sich das Ding, egal ob die Rechte dagegen wettert oder nicht, auch selber mal kritisch angucken. Wie gesagt, nun ist er also offiziell verabschiedet, der UN-Migrationspakt, mehr als 150 Staaten, darunter Deutschland und Belgien, haben ihn in Marrakesch gebilligt, doch damit ist die Sache nicht erledigt, hier fängt der Streit erst an. Denn die neue Rechte in Europa macht gegen den Pakt mobil. Bereits am Wochenende trafen sich der frühere Trump-Berater S. Bannon, die französische Nationalistenführerin Marie Le Pen und andere Rechtsausleger in Brüssel. Während gerade die belgische Regierungskoalition zerbrach, feierten also diese Leute den Pakt des Teufels. Und es gab ja auch eine große Demo in Brüssel. Die wollten das Europagebäude stürmen. Und da wurden Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Das waren also jetzt nicht ein kleiner Haufen, sondern es waren ein paar tausend Demonstranten, rechte Demonstranten, über 5000. Und davon wollten ungefähr 500 in das Gebäude. Es gab also Straßenschlachten in Brüssel. Dieses Thema ist wirklich ein Thema, um das man sich kümmern muss. Das kann man jetzt nicht links liegen lassen oder mit Sprüchen abtun wie, oh, wir müssen helfen und die Menschen sollen alle kommen und dann aber die Menschen in ein prekäres, von einer niedergedrückten Arbeiterklasse ausgepowertes Land holen und die Unterschichten dann gegeneinander hetzen und ausspielen. Das ist eigentlich die Strategie der Herrschenden, auch auf diesem Gebiet, und das sollte sich die Linke ziemlich klar hinter die Ohren schreiben. Daran sind schon Regierungen zerbrochen. Der Brexit wird zum Teil dieser Migrationsgeschichte zugeschrieben. Und die Rechten haben da wirklich ein dankbares Thema gefunden. Der Migrationspakt ist ein willkommener Vorwand für die Rechten. Dass er rechtlich nicht bindend ist und vor allem die Arbeitsmigration regelt, ist für die Rechten gleichgültig. Achtung, die Arbeitsmigration. Das heißt, wir sind wieder beim alten Thema. Ein Unternehmen kann sich 300 pakistanische Arbeiter ins Land holen, die arbeiten für 2 Euro die Stunde, unterliegen keinem Arbeitsschutzgesetz, weil das ja dann wieder nach der Bolkestein-Regelung geregelt wird. Und das wird die Realität sein auf unheimlich vielen Baustellen, in unheimlich vielen Betrieben. Das heißt, die brauchen nicht mehr, ihre Fabriken in ein Ausland auszukoppeln, in ein Billiglohnland, sondern die holen praktisch die Billiglohnarbeitskräfte nun auch dann legal oder halblegal oder auch unter dem wohlwollenden Geschmunzel und dem antirassistischen Geheuchel der UN ins Land und können die Leute dann hier beschäftigen, wie sie wollen. Was bis jetzt noch nicht ganz geregelt ist, wird, wie die Leute sagen, über diese Soft Law, es ist nicht bindend, aber es wird etwas auslösen, das die Experten Soft Law nennen, das wird weiter betrieben werden von bestimmten Kreisen. Und die Leute auf globaler bzw. auf lokaler Ebene müssen sich dann mit der Konkurrenz aus aller Herren Länder rumschlagen. So wird's aussehen und das ist ein Problem. Wenn die Linke dieses Problem nicht erkennt und nicht zur Sprache bringt und nicht thematisiert, dann überlassen wir den Rechten das Feld. Das heißt, wir müssen eigentlich gleiche Arbeitsbedingungen weltweit auf allen Ebenen für alle fordern. Wenn wir das nicht tun und ständig betonen und auch bei diesen Pakten nicht ständig mitliefern, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Dann sind das tolle moralisierende Absichten, die wir da von uns geben. Aber mehr wird doch leider nicht dabei rauskommen. Es ist ein heißer Freitag jetzt vorgesehen, das wird der 21. sein, kurz vor Weihnachten. Da tagt nämlich hier in Barcelona der Ministerrat, eigentlich normalerweise in einem normalen Land, eine völlig normale Angelegenheit. Ein Ministerrat reist in irgendeine Stadt in seinem Land und tagt da, das kann in Frankreich sein, in Deutschland. Aber hier kommt eben auch der Nationalismus, hier kommen direkt die Fahnen wieder. Die werden hervorgeholt. Es geht hier natürlich um einen Aktionstag gegen Spanien. Was gibt's da zu vermelden? Aktionstag gegen Spanien. Ja, hat es vielleicht auch was mit dem gleichen Thema zu tun wie jetzt bei der Demonstration in Brüssel, wo die Rechtsradikalen eben gefordert haben, die Grenzen dicht machen. Ne? Geht jetzt hier auch darum, die Grenzen von Katalonien zu Spanien dicht machen? Also wie gesagt, jetzt, du hast es ja schon gesagt, der Pedro Sanchez kommt mit seinem Ministerrat nach Barcelona und will hier eine Sitzung abhalten, was sie in anderen Regionen auch tun, immer hin und wieder. Ne? Aber jetzt natürlich, wie ist die Reaktion von hier? Parar el País, ne? Und, das Land stilllegen, die aus Madrid kommen. Und also für die, so sehen die das, die Independentistas, die Unabhängigkeitsfans, für die ist das eine Provokation. Ja? Und wer ruft da jetzt auf für diesen, das Land, natürlich unser Land, Katalonien, zu blockieren. Der radikale Flügel dieser Unabhängigkeitsfenster sind erstmal der Puigdemont, der Torra natürlich und diese Crida, also dieser Aufruf an das katalanische Volk aufzustehen und so weiter und natürlich ihre Fußtruppen, ne? Ihre Straßenkämpfer, nicht nur die Schreibtischtäter. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, ihre SA, ihre Sturmabteilung. Ne? Ah, nee, Werner, da müssen wir jetzt protestieren, sagt das lieber nee, nicht, weil das, ich das trifft hätte, ja auch nicht zu. Ich hätte das nur fast gesagt, mir also, lag's auf der ja, Zunge. Aber wir nehmen es zurück, wir sagen es nicht, auf keinen Fall. Waren die SA, die paramilitärischen Milizen der NSDAP da in der Weimarer Republik und die dann auch nach 33 teilweise noch eingesetzt wurden als Hilfspolizei. Ne? Also, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich sehr böse, sowas. Ja, und das ist ein Vergleich, den würde ich auf keinen Fall ziehen, weil der auch nicht zutrifft in weder personell noch ideologisch noch aktionstechnisch trifft er nicht zu. Hoffen wir mal. Also es ist ja auch, man darf nicht vergessen werden, es ist ein Protest gegen eine Herrschaftsform und es ist kein Protest gegen Leute und Menschen oder eine andere Ethnie oder Rasse. Ja, und ja. Die Leute, die das machen, sind natürlich auch Leute, die mit ihren sozialen und ihren, ja, könnte man sagen, historischen Unruhen da erscheinen. Okay. Ja, ja, ich gebe das ja zu, das ist ein bisschen böse formuliert. Oder vielleicht ist es, stimmt, es ist nicht so, aber vielleicht ist es auch auch noch nicht so. Das werden wir mal sehen. Okay, dann, also wie gesagt, die sehen das als Provokation und nicht natürlich als Geste oder als ein Versuch, ins Gespräch zu kommen, wenn die hierher kommen. Im Vergleich zu der PP-Regierung mit Rajoy oder auch dieser Partei Ciudadanos ist eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Die, in denen fällt nichts ein, als immer zu schreien, Artikel 155, Katalonien intervenieren. Ne? Aber dieser Pedro Sanchez, der ist da ein bisschen offener, ein bisschen verbindlicher mindestens. Ja? Na gut, jedenfalls gibt es dann jetzt also für nächsten Freitag einen Aufruf zum zivilen Ungehorsam. Und natürlich, also mir persönlich, ist dieser zivile Ungehorsam ist eine sehr schöne Vokabel eigentlich. Ne? Man muss sich nur eben fragen, wozu, bei was, für was dieser Ungehorsam. Ne? Und dann machen sie jetzt auch Propaganda mit so einem Aufruf zum Beispiel. Kennt ihr irgendein Volk, das jemals irgendetwas erreicht hat, indem es zu Hause auf dem Sofa gesessen hat? Ja, das hört sich natürlich fantastisch an, ne? Und sie wollen damit sagen, der Moment der Aktion ist gekommen. Wo stand das jetzt? In irgendeiner Flugschrift, die du da bekommen hast? Oder was? Ja, ja, von den CDR. Ja. Von diesen, wie hießen sie am Anfang, Comités de Defensa del Referendum, jetzt heißen sie Defensa de la República. República, dann vielleicht der Revolution, wer weiß, vielleicht kommt er. Aber jedenfalls, wenn die so daherreden, für mich ist der Knackpunkt, was verstehen die unter Volk? Ne? Ich fürchte eben sehr, dass die damit meinen, wenn sie Volk sagen, die Katalanen, die katalanische Muttersprache, Catalans pels quatre costats, der pura cepa, also reinrassige, die wirklichen Katalanen. Ne? Und für mich, wenn man den Begriff Volk benutzt, wäre akzeptabel, wenn sich das beziehen würde auf das arbeitende Volk, die Bevölkerung, die Arbeit, die arbeitslos ist, die oder die gearbeitet haben und jetzt Rentner sind oder die ihre Wohnung verlieren, weil sie die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen können. Also und dieser Aspekt ist vielleicht bei diesen CDRs mehrheitlich sicher nicht, aber bei der GUP zum Beispiel, da sind noch Reste davon da, ja. Und bei den anderen, also bei den Resten von Convergencia, dieser katalanischen Bourgeoisie-Partei, da waren noch nie mit dabei, dieser Aspekt. Ne? Die natürlich nicht. Ja, ja. Aber gut, ich will zugeben, bei der CUP ist das was anderes, aber wie man jetzt eben sieht, ne, auch bei denen überwiegt, wenn es drauf ankommt, immer das Völkische. Also ja, das Werner, Volk die Frage im Nationalen, ist jetzt, im nationalistischen Sinn und am Ende auch rassistischen. Gibt es einen linken Nationalismus oder nicht? Das ist ja eine Frage, die die Leute seit Jahren beschäftigt. Und ich erinnere mich, in Südamerika zum Beispiel gab es die Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, La Patria, La Patria, La Patria. Auch die kubanische Revolution kam angerannt unter den Fahnen des Vaterlandes, La Patria. Jetzt muss man sich überlegen, was bedeutet das in Südamerika, was hat das hier bedeutet. Hier gibt es in Europa eine faschistische Tradition, in Südamerika gibt es sie auch. Jeder Diktator in Südamerika, in Bolivien, Hugo Banza und die Generale in Argentinien und Pinochet, die kamen alle mit dem gleichen Ding an. Die kommen alle mit Fahne und Vaterland und die Nation. Die Linke muss natürlich aufpassen. Die Linke ist traditionell ja immer sehr internationalistisch gewesen und versucht genau aus diesem Dilemma des Vaterlandes rauszukommen, um keinen Burgfrieden schließen zu müssen mit dem kapitalistischen Mitbürger. Wie Tucholsky mal sagte, wenn der Kapitalist von Volk spricht und spricht nach innen, dann meint er den Pöbel. Wenn der Kapitalist von Volk spricht und spricht nach außen, dann meint er die Volksgemeinschaft. ist ein heikles Thema. Ich hatte viele Diskussionen. Ich kenne ja auch viele Leute aus den CDRs. Das sind super Leute, muss ich leider sagen. Also ich würde es nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Fast alle Leute, die ich kenne, die in CDRs sind, mal von ihren nationalistischen Geschichten abgesehen, sind sehr tolle Menschen. Die sind sehr besorgt, auch um soziale Dinge. Die haben ihren eigenen Feminismus. Die haben auch ihre linken Vorstellungen. Die wollen auch keinen Kim Dodder haben, viele. Nur sie sagen das im Moment nicht, weil sie glauben, sie müssten das ganze Gebäude des Independentismo verteidigen. Aber diese Leute sind auch nicht dumm, die sind einfach nur verzweifelt und denken, wir müssen das Unsrige schützen und das Unsrige unterstützen. Und man kann ja auch nur bewundern und sagen, ja gut, die Indepes setzen sich wirklich für ihre Politiker im Knast wirklich ein. Ne? Also da, so eine Bewegung hat es selten gegeben in der Geschichte, dass so viele Tausende von Leuten jeden Tag irgendwas sprühen und protestieren und was machen. Also das muss man schon anerkennen. Und wir hoffen nur, dass die sozialistische Regierung da einigermaßen rauskommt aus diesem Dilemma, weil die Rechte drückt natürlich enorm. Die Rechte und die Ultrarechte aus Madrid, die drückt jetzt dermaßen auf die Tube, auf das politisch brutale Gaspedal, dass wir wirklich das Schlimmste befürchten müssen. Und auch bei den Europawahlen, der Separatismus und dieser Migrationspakt kann Europa weit auseinanderknallen. Da muss die Linke was zu sagen, unbedingt. Ja, also das ist die, das ist genau die Sache. Das ist eine Diskussion, die hat es immer gegeben, die gibt es im Moment und die wird es in Zukunft auch noch weitergeben. Also sogar hier dieser Pablo Iglesias, der Chef von der Podemos-Partei, der nimmt auch, nicht häufig, aber ab und zu immer wieder mal das Wort Patriotismus in Mund, in dem Sinne, dass er zum Beispiel sagt, wir sind Patrioten, weil wir die Arbeitslosigkeit reduzieren wollen. Wir sind Patrioten, weil wir für soziale Verbesserungen kämpfen. Wir sind Patrioten, weiß der Teufel, in diese Richtung, ja. Aber gerade wenn das stimmt, sollte man meiner Meinung nach nicht, dann brauchst du den Patriotismus gar nicht mehr. Das ist dann nur ein hilfloser und falscher Versuch, von der rechten Seite noch ein paar Stimmen abzukrapschen, indem man das Wort benutzt. Aber gut, das Problem ist da, das existiert logischerweise nur, wenn ich an die Situation hier denke, jetzt im Moment in Katalonien. Und wenn du dann als Beispiel sagst, ja, Fidel Castro war auch Patriot, antiimperialistischer, also da würde ich das nicht machen, diesen Vergleich herbeiziehen, weil damit würde man wirklich den Fidel Castro beleidigen. Ja gut, ich habe mich auf die Vokabel berufen. Ja? Der Patriotismus ist ein Faktor, den alle Bewegungen, Rechte und Linke, in Betracht ziehen müssen, wenn sie einigermaßen erfolgreich sein wollen. Weil das ist ein Hebel, mit dem sehr viel leider und auch heute immer noch bewegt wird. Das heißt, wenn die Finanzkreise, die internationalen Investitionsfonds und die Banken einen Antirassismus predigen, um die Migranten ins Land zu holen, dann muss man wirklich sehr vorsichtig sein, was da passiert. Man muss es einfach sehen. Wenn man das nicht sieht, dann weiß man nicht, wohin der Zug geht. Und das ist leider unserer Meinung nach ein Riesenproblem. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Gut, meine Damen und Herren, es gibt gleich die Nachrichten, die Katastrophen, wie wir sie nennen. Noch eine kleine Kunja für unsere katalanischsprachigen Hörerinnen und Hörer. Und dann kommen die Nachrichten. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Cafamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 17. Dezember 2018. Hier beginnen die Katastrophen und vermischten Nachrichten, kommentierten Meldungen im Niemandsland. Die erste Nachricht kommt aus Berlin. Aufstehen, das ist die linke Bewegung, die neue Bewegung, hat schon 167.000 Unterstützer. 100 Tage nach der Gründung hat die Bewegung Aufstehen nach Angaben der Vorsitzenden der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sarah Wagenknecht, rund 167.000 Unterstützer. 100 davon hätten angegeben, AfD-Mitglieder zu sein. Achtung, 100 sind also in eine linke Bewegung angetreten. Das sagte Wagenknecht am Mittwoch gegenüber der deutschen Presseagentur. Ihnen werde nahegelegt, die Parteimitgliedschaft aufzugeben, weil das mit dem, was in unserem Gründungsaufruf steht, nicht vereinbart ist, hatte sie gesagt. Deutlich größer sei die Überschneidung mit möglichen AfD-Wählern. Das sind ja nicht nur Hardcore-Rassisten, sondern viele Leute, die wütend sind, denen es nicht gut geht, sagte Wagenknecht. Etwa 80% der Unterstützer von Aufstehen hätten angegeben, parteilos zu sein. Rund 11.000 seien linke Mitglieder, gut 5.000 SPD-Mitglieder und etwa 1.000 Grüne. Wir erinnern, Sarah Wagenknecht hat das Thema Migration und Wutbürger sehr stark thematisiert und Migration im kapitalistischen internationalen Markt, und das ist vielen Leuten sauer aufgestoßen, und hier liegt die Debatte auf dem Tisch. Die nächste Meldung kommt ebenfalls aus Berlin. Millionen Migranten in unterbezahlten Jobs. Wir sehen also, die beiden Themen passen sehr gut zusammen. Mehr als ein Drittel aller hochgebildeten Migranten in der Europäischen Union und damit deutlich mehr als entsprechende Einheimische haben laut einer OECD-Studie einen Job, der unter ihrem Qualifikationsniveau liegt. Wie dpa am Dienstagabend berichtete, kämen zu diesen 2,9 Millionen Menschen weitere 2,4 Millionen hochgebildete Migranten hinzu, die arbeitslos sind. Abschlüsse, die im Ausland erworben wurden, seien nicht so viel wert wie Einheimische. Mehr als 25% der Jobs für Geringqualifizierte in der EU werden der Studie zufolge von einem Migranten ausgeübt, in der BRD mehr als 40%. Die nächste Meldung kommt aus Genf. Das Mittelmeer bleibt eine Todesfalle. Die Mittelmeerregion ist weltweit der Ort mit den meisten Todesfällen von Flüchtlingen. 2160 Migranten und Migrantinnen sind im Jahr 2018 bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überwinden, gestorben oder gelten als vermisst. Dies gab die Internationale Organisation für Migration, IOM, am Dienstagabend bekannt. Insgesamt verzeichnet das Missing Migrants Project der IOM bis zum jetzigen Zeitpunkt 3.395 Todesfälle von Flüchtlingen auf globalen Migrationsrouten. Die IOM gab an, dass es bis zum 9. Dezember 110.833 Flüchtlinge bis nach Europa geschafft hätten, gegenüber 165.536 Menschen im Jahr 2017. Allein in Italien seien laut Flavio Di Giacomo von der IOM in Rom fast 10.000 weniger Migranten angekommen als 2017. Die nächste Meldung kommt aus Budapest. Ungarns Parlament billigt das sogenannte Sklavengesetz. Das ungarische Parlament hat am Mittwoch ein Gesetz zur Erhöhung von Überstunden angenommen. Klingt erstmal harmlos. Die Zahl, Achtung, zumutbarer Überstunden wurde damit von bisher 250 auf 400 Stunden angegeben und die Frist für Ausgleich oder Bezahlung von einem auf 3 Jahre verlängert. Das heißt, der Boss kann sagen, du arbeitest jetzt mal 100 Stunden mehr, 200 Stunden mehr, ich zahle dir das in 3 Jahren. Wie die staatliche Nachrichtenagentur MTI mitteilte, stimmten 130 Abgeordnete der Regierungspartei Fidesz für die Vorlage. Es gab 52 Gegenstimmen und eine Enthaltung. Die Opposition, die von einem Sklavengesetz sprach, versuchte vergeblich, das Votum zu behindern. Ihre Abgeordneten versperrten die Treppen zum erhöhten Präsidiumspult, sodass der Parlamentsvizepräsident die Abstimmung von seiner Abgeordnetenbank aus durchführen musste. Soweit ist es mittlerweile in Europa wieder gekommen. Es gibt ein Sklavengesetz. Dieses Gesetz ist natürlich auch die reine Willkür. Die Chefs in den Betrieben können völlig legal die Leute verdammen, mehr zu arbeiten. Und in 3 Jahren, wer weiß, vielleicht existiert die Firma in 3 Jahren gar nicht mehr. Oder die Firma wird dann in 3 Jahren umbenannt. Man könnte ja theoretisch eine Firma, die 300 Angestellte oder Arbeiter hat, die könnte von ihnen 400 Stunden im Jahr mehr verlangen und sagen, in 3 Jahren bezahlen wir das. Dann kündigt sie kurz vorher pleite an, benennt sich um, setzt einen Strohmann als Direktor ein und die Firma existiert nicht mehr. Hat ein Konkursverfahren, es wird irgendwie abgeschrieben und so weiter. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, da sind, und liebe Freundinnen und Freunde, der Willkür, der Unternehmerwillkür Tür und Tor geöffnet. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Kommen wir zu den 100-Sekunden-Nachrichten von der Tagesschau, übernommen von der ARD am heutigen 17. Dezember. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. SPD unternimmt neuen Versuch für Parteiausschluss von Sarrazin. Die Thesen des umstrittenen Autors seien nicht mit den Grundsätzen der Partei vereinbar. Sarrazin füge der SPD schweren Schaden zu, teilte Generalsekretär Klingbeil mit. Die SPD ist schon 2-mal mit dem Versuch gescheitert, den früheren Berliner Finanzsenator aus ihrer Partei auszuschließen. May gegen zweites Brexit-Referendum. Dies würde einen irreparablen politischen Schaden verursachen und das Land weiter spalten, heißt es im vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede. Am Nachmittag berichtet May im britischen Unterhaus über ihre jüngsten Gespräche in Brüssel. Erneut Protest gegen ungarische Regierung. In Budapest gingen Tausende auf die Straße, um gegen das neue Arbeitsgesetz der Regierung Orbán zu protestieren. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Haushaltsdefizit in Frankreich. Nach Einschätzung von Parlamentspräsident Ferrand wird das Land im kommenden Jahr die europäische Defizitgrenze von 3% des Bruttoinlandsproduktes reißen. Grund seien die Zugeständnisse von Präsident Macron an die sogenannten Gelbwesten. Streiks bei Amazon in den Versandzentren Leipzig und Werne in Nordrhein-Westfalen haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehrtägige Streiks begonnen. Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Gewerkschafter für die Amazon-Beschäftigten Tarife wie im Einzel- und Versandhandel durchsetzen. Das Wetter heute vielfach dicht bewölkt oder neblig trüb, nur hier und da mal Sonne. Vom Westen bis in die Mitte zeitweise Regen oder Nieselregen, im Bergland auch Schnee. Höchstwerte von -1 bis 8 Grad. Ja, wird also ein bisschen kälter in Deutschland. Wir werden ja nächste Woche da sein und dann mal gucken, ob uns da eine White Christmas, eine weiße Weihnacht, beschert wird. Anschlag in Straßburg. Hier gibt es einen interessanten Artikel von Herrn André Scheer in der Jungen Welt. Der heißt Cui Bono. Cui Bono ist lateinisch und heißt, wem nützt es, für wen ist das gut? Nach dem Anschlag am Dienstagabend im französischen Straßburg, bei dem nach Behördenangaben 3 Menschen getötet und 13 weitere verletzt wurden, mittlerweile weiß man, 5 sind schon gestorben, kursierten im Internet wieder viele Theorien über die Hintergründe. Manche Internetnutzer der sozialen Netzwerke bezichtigten ganz offen, aber ohne handfeste Belege, die französischen Behörden, das Attentat selbst inszeniert zu haben. Wie könnte man so etwas verbreiten, wenn es 3 Tote und mehrere Schwerverletzte gäbe, empörte sich der Staatssekretär im französischen Innenministerium, ein gewisser Monsieur Laurent Nunez auf Spanisch Nunez, im Online-Portal des Wochenmagazins L'Express. Das Blatt hatte zuvor zahlreiche Beispiele für Verschwörungstheorien genannt, die unter anderem auf den Social-Media-Portalen der Gelbwesten kursierten. Unter anderem ging es dabei darum, dass die Präfektur von Bas-Rhin das Attentat über Twitter angeblich schon bekannt gegeben habe, als es noch gar nicht passiert war. Das stellte sich schnell als Unsinn heraus. Nicht nur in Frankreich ist jedoch das Misstrauen gegenüber den Behörden nachvollziehbar. Auch im Zusammenhang mit Terroranschlägen. Manche der bislang bekannten Details zum Attentat in Straßburg erinnern an das Verbrechen auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016, als ein Mann mit einem Lastwagen in den dortigen Weihnachtsmarkt fuhr und 11 Menschen tötete. Auf den später in Italien erschossenen islamistischen Attentäter, einem gewissen Amri, waren zuvor, wie im November bekannt wurde, nicht weniger als 3 V-Leute des Berliner Landeskriminalamts angesetzt, von denen einer vorab von den Anschlagsplänen erfahren haben soll. Hört, hört. Außerdem war der Mann als Intensivstraftäter bekannt, der hätte schon ungefähr 20 Mal verhaftet und in den Knast gesperrt werden müssen. Warum ließ man solche Leute dann frei rumlaufen? Im neuesten Fall ist der mutmaßliche Täter ein 29-Jähriger, in Straßburg geborener und aufgewachsener arabischstämmiger Franzose. Er war polizeibekannt, mehrfach vorbestraft und sollte am Dienstagmorgen wegen eines versuchten Tötungsdelikts verhaftet werden. Aha, er sollte also am gleichen Tag, wo er das Attentat begangen hat, hat man schnell gesagt, ach, wir wollten ihn gerade verhaften, aber der ist uns entflutscht. So jämmerlich haben die Behörden da ihre Argumente verbreitet. Er war polizeibekannt. Er hat also schon mal jemanden versucht umzubringen. Er war nicht angetroffen worden. Oh, der war nicht da, nicht zu Hause. Obwohl er von ihnen als Gefährder geführt war, wollten die französischen Behörden am Mittwochmorgen nicht ausschließen, dass der Täter das Massaker als spontane Rache für die gescheiterte Festnahme verübt haben könnte. Das heißt, der hat sich so geärgert, dass die Polizei ihn festnehmen wollte wegen einem anderen Tötungsdelikt. Da hat er gesagt, jetzt bringe ich gleich mal 5 oder 10 oder 12 Leute um. Erst später fanden sich dann Zeugenaussagen, die Allah Akbar-Rufe gehört haben wollen. So oder so stellt sich die alte Frage, cui bono, wem nutzt es? Auch wenn in Straßburg tatsächlich ein islamistischer Krimineller aus eigenem Antrieb um sich geschossen hat, profitieren davon werden natürlich und haben schon Präsident Emmanuel Macron und sein Kabinett. Denn nun wird es massiven Druck auf die Gelbwesten, Schüler und Studenten, Gewerkschafter und Bauern geben, aus Respekt vor den Toten auf ihre Proteste zu verzichten. Wenn sie dem nicht folgen, werden sie von den Massenmedien wahlweise als dumm, instinktlos oder radikal attackiert. Oder die Aktionen werden gleich aufgrund der angespannten Sicherheitslage verboten. Und Macron kann sich wieder in Herrscherpose werfen und jeden Dialog mit solchen Leuten ablehnen. Ja, zu diesen Verschwörungstheorien da, ja, ist natürlich nicht nur Unsinn, sondern das wird, wenn es ganz bewusst in die Welt gesetzt wird, solchen Leuten wie Bannon zum Beispiel, den du vorher erwähnt hast, der hat ja auf diese Art und Weise im US-Wahlkampf dann endlich den Trump zum Sieger gemacht und die Rechte hier benutzt die gleichen Methoden auch in Spanien, in Deutschland, jetzt in diesem Fall da auch. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Also wenn die jetzt sagen, ja, wir wollten den festnehmen, der stand schon auf unserer Liste, ne, und dann, der war nicht da, da fällt einem gleich dann wieder Deutschland ein dazu, wo das Gleiche passiert, ne? Von den gesuchten Neonazis, also wo ein Haftbefehl vorliegt, sind 467 auf freiem Fuß. Ja? Also wenn du dir jetzt vorstellst, es wären 467 Linke oder G20 Gegner, also da würde es dann wohl anders aussehen. Ne? Also in den letzten 4 Jahren ist diese Zahl von gesuchten, erklärten Neonazis von 250 gestiegen auf 467. Jetzt, wer müsste die festnehmen eigentlich? Genau, die Polizei. Ne? Und wie sieht's da aus? Jetzt hört man, dass der Staatsschutz ermittelt gegen 5 Polizisten wegen Volksverhetzung. Da gibt's eine Anwältin, Seda Besai heißt die, die hat also Drohbriefe bekommen, die ist bekannt, weil sie unter anderem in dem NSU-Prozess aufgetreten ist und verteidigt hat eine Familie, die Familie vom ersten Opfer dieser NSU, ein türkischer Blumenhändler. Ne? Und die hatte also Drohbriefe bekommen, wo sie natürlich beschimpft wird, Telefonanrufe, Türkensau, weil sie türkischer Abstammung ist, verpiss dich, solange du hier noch lebend rauskommst. Und als Vergeltung schlachten wir deine Tochter ab, so in diesem Stil. Ja. Und jetzt ist die Frage, woher wissen die, wo die wohnt, Privatadresse, Telefon und so weiter. Und dem wurde jetzt nachgegangen. Und wohin führt die Spur? Ins Präsidium der Frankfurter Polizei. Ja, da haben sie jetzt von 5 Leuten die Dienstcomputer sich angeguckt, Handys, Computer und so weiter. Und dann, Entschuldige, es handelt sich da auch um eine WhatsApp-Gruppe, die ja, genau. Hat man sehr klar identifizieren können. Ja, und alles weist darauf hin, dass die also diese Informationen über diese Anwältin weitergegeben haben an Nazis, ja, kann man von die, und das ja, solche Meldungen gibt's ja alle furzlang, ja, von Polizisten, rechtsradikalen Polizisten oder auch Militärs in der Bundeswehr, und da wundert's einen natürlich nicht, dass 467 immer noch auf freiem Fuß sind. Das riecht auch verdammt nach Todesschwadron, das muss man leider hier sagen, dieses Wort, das liegt einfach in der Luft. Der im Raum stehende Verdacht sei erschütternd, das sagte die linken Fraktionsvorsitzende Janine Wissler der Taz. Seit wann weiß Innenminister Peter Beuth davon? Achtung. Und warum hat er das Parlament nicht informiert? So klären sei außerdem, was Vorgesetzte und Kollegen und Kolleginnen im ersten Revier gewusst hätten und ob tatsächlich nur diese 5 Personen involviert seien oder ob das Netzwerk noch größer sei. Man kann also die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und kann sich wirklich nur an den Haaren raufen und sagen, mein Gott, so weit ist es gekommen. Der Spiegel schreibt, den haben wir lange nicht mehr zitiert hier im Niemandsland, fällt mir gerade auf, in einem Artikel zum Thema rechte Flut über den Aufstieg von Nationalisten in Spanien. Und da heißt es, dieser Aufstieg stellt Spaniens Demokratie auf die Probe. Zum 40. Jahrestag der demokratischen Verfassung, über den hatten wir letzte Woche berichtet, ist auch in Spanien eine ultrarechte Partei in ein Regionalparlament eingezogen. Mit fast 11% der Wählerstimmen könnte die erst 2013 gegründete Vox, das heißt Stimme auf Lateinisch, in Andalusien zum Mehrheitsbeschaffer für eine Koalition aus rechter Volks- und liberaler Bürgerpartei werden. Bislang schien Spanien nach fast 4 Jahrzehnten Franco-Diktatur immunisiert gegen rechten Populismus. Die Erben des Franquismus fühlten sich in der Volkspartei unter José María Aznar eigentlich gut aufgehoben. Auch der Vox-Chef Santiago Abascal, der ist 42 Jahre alt, ein Baske übrigens, war einst in der PP. Zum Bruch veranlasste ihn 2013 Aznars Nachfolger Mariano Rajoy. Dem warf er vor, nicht hart genug gegen die Separatisten im Baskenland und in Katalonien durchzugreifen. Vox lehnt Zuwanderung ab und will weniger europäische Integration, wie die Rechtspopulisten in Frankreich, Italien und Deutschland. Doch erst die Krise in Katalonien, wo im Oktober 2017 illegal die Unabhängigkeit ausgerufen worden war, brachte Vox den Erfolg. Dass der Sozialist Pedro Sánchez Ende Mai auch mit Hilfe der Separatisten Ministerpräsident wurde, galt Vox zusätzlich als eine Motivation und gab diesen Leuten Auftrieb. Aber Scal propagiert die Rückkehr zum, Achtung, geeinten großen Spanien. Die autonomen Regionen will er abschaffen. Er will also zu einem faschistischen, könnte man sagen, Zentralismus zurückkehren. Vox erzielte vor allem in gut bürgerlichen Stadtvierteln und an Orten mit hohem Ausländeranteil Ergebnisse von mehr als 20%. Wenn die Konservativen und die Liberalen sich in Andalusien von Ultrarechten an die Macht befördern lassen, hätte das Folgen für das ganze Land. Wenn das einmal klappt, wird es auch auf nationaler Ebene klappen. Dann würden die Sozialisten die Regierung in Sevilla einbüßen und auch auf nationaler Ebene sehr stark geschwächt werden. Im kommenden Mai, hatten wir auch gerade auch gesagt, stehen neben der Europawahl Kommunalwahlen und Regionalwahlen an. Schon jetzt warnt Ministerpräsident Pedro Sanchez vor einer rechten Flut, falls er gezwungen werden sollte, bald Parlamentswahlen auszurufen. Weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner. Gerade gestern habe ich einen interessanten Artikel gelesen, hier in der Tageszeitung, von Barcelona, El Periódico de Catalunya. Da schreibt Herr Franco, der heißt so, der schreibt sehr schlau, dass die Separatisten eigentlich jetzt nur noch eine Möglichkeit haben. Sie haben nur noch einen Kurs. Je schlechter, je besser für uns ist die Devise. Das heißt, man vermutet und politische Beobachter fürchten, dass die rechtsgerichtete katalanistische radikale Führung unter Quim Torra wirklich einen radikalen Schwenk provozieren möchte, um eine Spannung dermaßen auf den Höhepunkt zu treiben, dass es so etwas gibt wie einen Point of No Return, einen Punkt, von dem man nicht mehr zurückkehren kann. Dass dann praktisch der schwelende Bürgerkrieg zur Dauerinstitution wird und von dem wird man dann die nächsten 30 Jahre nicht mehr runtergehen können und wollen, wie es damals auch im Baskenland passiert sei. Die Frage ist nun, welches Interesse hat die andere Seite? Da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Wir können also nur hoffen, dass sie diesen Pavian-Fürsten zurückziehen, die Leute von PDCAT und einen wirklich vernünftigen Verhandlungspartner, dem Pedro Sanchez, da an den Tisch setzen, die dann vielleicht zuerst einmal ein neues Autonomiestatut aushandeln, mit vielen Verbesserungen vielleicht für die katalanische Region und vielleicht sogar ein Referendum als Fußnote da reinschreiben, unter bestimmten Bedingungen, ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Irgend so etwas müsste jetzt gemacht werden. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann adios. Agur, adeo. Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium macht. Macht das Massenmedium. Macht das Massenmedium. Ja, die Anzeichen dafür, was du gesagt hast, sind ganz klar da. Je schlimmer, umso besser für uns. Also in diesem Fall für die radikalen Unabhängigkeitsbefürworter. Und wie die andere Seite, wie werden die reagieren? Also da ist auf der einen Seite der Pedro Sanchez, SPD beziehungsweise PSOE zusammen mit Podemos und in der Opposition die PP und die Ciudadanos und eben auch in Zukunft ziemlich sicher diese neue rechtsradikale Vox-Partei. Und jetzt, wie reagieren die beiden anderen rechten Parteien darauf? Bezeichnend finde ich, dass kaum war die Wahl vorbei in Andalusien, obwohl sie sich natürlich beide Parteien distanziert haben von diesen Ultras von Vox. Ne? Ein, zwei Tage später trifft sich schon der Chef der und der Kandidat in Andalusien von der PP insgeheim, niemand wusste davon, mit Vertretern von dieser Vox-Partei. Die haben also schon die ersten Gespräche geführt, keinerlei Berührungsängste oder wie man das in ähnlichen Fällen in anderen Ländern gesehen hat, die zu isolieren. Ja, so sieht's aus. Ja, die werden hoffähig gemacht, das ist das Problem. Die bekommen dann eine Plattform, die können sich also dann frei in den Parlamenten ausschreien und weiterhetzen und das wird das Klima weiter vergiften und weiter in die extreme Konfrontation treiben. Etwas, was man im Moment nicht braucht, nicht möchte, was nicht erwünscht ist. Im Gegenteil, man sollte eigentlich abrüsten. Und das beginnt in der Sprache und das beginnt verbal und das beginnt auch genau wie die andere Seite mit Gesten. Übrigens, Werner, die großen Nachrichtendienste, also die Geheimdienste des Bundes, kommen mit der Besetzung offener Stellen nicht hinterher. Die nehmen auch Rentner unter Vertrag. Wenn du also Geheimdienstagent für den Bundesnachrichtendienst hier im Ausland werden willst, dann kannst du dich an den Bundesnachrichtendienst wenden. Der hatte Ende August noch 970 Planstellen unbesetzt. Das heißt, man könnte da mal anrufen und sagen, ja, ich möchte gern für Sie arbeiten, ich möchte mein Land auch hier verteidigen und vertreten und ich möchte gerne ein bisschen spionieren. So, mit Schlapphut auf dem Kopf, ne? Und Schlapphut und diesen Mantel mit genau, dem Kragen. Ja, mit hochgeschlagenem Kragen und Telefon Kranken, im Absatz, im Schuhabsatz. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? So als Rentner bist du ja im Prinzip erstmal unverdächtig. Da fällt es niemand auf, dass du ein Geheimdienst bist. Pass auf, du stehst da vor der Parteizentrale von Kim Torra und fütterst die Tauben. Hast aber in deiner Brille eine hochsensible Kamera und die liefert Daten in Echtzeit direkt nach Pullach in die Zentrale. Gut, also, die haben also ein Problem, das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von vergangener Woche. Und diese Informationen gingen aus den Unterlagen des Bundesrechnungshofs hervor. Die wissen gar nicht, wohin jetzt mit ihrem Geld für die Planstellen. Ein Grund ist, dass weniger Mitarbeiter als erwartet bereit waren, vom bisherigen Standort Pullach bei München in die neue Zentrale in Berlin-Mitte umzuziehen. Auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, sind aktuell mehr als 1000 Planstellen unbesetzt. Da gibt's auch noch einiges zu tun. Das wäre also der Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst, der würde jetzt uns betreffen. Insbesondere fehlt es an Interessenten mit, Achtung, Fremdsprachenkenntnissen und, Achtung, Bewerbern aus dem, jetzt wird's aber eng, aus den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Nix kannst für du da mich. Dienen? Nee. Mathematik? Nee, nix für mich. Ja, dann. Ich bin lieber auf der anderen Seite. Ich gehöre lieber zu denen, die bespitzelt werden. Nein, uns müsste man dankbar sein, dass wir denen ihre Arbeitsplätze schaffen. Ja? Die sind ja nur wegen uns da. Ja, gut. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz setzt daher auf einen für deutsche Geheimdienste, Achtung, unüblichen Weg. Es will externe, Achtung, jetzt kommt was ganz Geiles, Headhunter, das sind Kopfjäger, Headhunter zur Rekrutierung neuer Agenten engagieren. Das heißt, wenn dich auf der Straße jemand anspricht, ein Headhunter, so ein junger Hipster, dann weißt du Bescheid. Ich weiß nicht, ob du den Roman gelesen hast, Unser Mann in Havanna von Graham Greene. Der wurde ja auf dem Klo beim Pinkeln angeheuert für den britischen Geheimdienst MI5. Und der brauchte gerade Geld, weil seine Tochter ein teures Reitpferd haben wollte. Und er liebte seine Tochter dermaßen. Der war eigentlich nur Staubsaugervertreter in Havanna, noch vor der Revolution. Und dann heuern die den einfach an. Der unterschreibt da irgendwas und dann ist er mittendrin. Und dann erfindet er die tollsten Berichte und die schickt er regelmäßig nach London. Und dann baut er sich da ein ganzes erfundenes Agentennetz auf. Und sowas schwebte mir eigentlich auch immer vor, so etwas zu machen. Wir bauen uns hier in Barcelona ein erfundenes Agentennetz auf, kassieren ordentlich vom Bundesrechnungshof ab und verteilen das Geld dann hier unter den Armen. Das wäre doch auch ein Plan, oder? Gut. Ja, die Zeit rast eigentlich dahin. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ich habe mir da einiges notiert. Wohnhölle Barcelona ist die erste Nachricht. Laut einer Studie von Caritas leben 36% aller Einwohner der 27 Municipios, das heißt Stadtbezirke Barcelonas, in, Achtung, unsicheren und ungeeigneten Wohnräumen. In Zahlen sind das 950.000 Personen, Barcelonesen und Barcelonesinnen, die in untervermieteten Zimmern leben, die kurz vor der Zwangsräumung stehen oder die in behelfsmäßigen und ungesunden Wohnräumen hausen, mitten in der Stadt, mitten unter uns. Caritas forderte von den politisch verantwortlichen Stellen eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbausektors auf 15% wie in anderen Städten Europas und nicht nur die 2% wie der Anteil an Sozialwohnungen hier in Barcelona ist. Zweite Meldung, die habe ich Meeresblick genannt. In der Barceloneta vor der Küste ist eine riesige Plattform im Entstehen. Ich bin da spazieren gegangen und habe mich wirklich gewundert. Die kann man wirklich sehen, die schwebt da schon vor der Küste. Laut Angaben der Hafenbehörde wird diese Plattform zur Erforschung des Meeresbodens dienen, um, Achtung, geotechnische und meteorologische Erkenntnisse zu erhalten. Es gibt schon Gerüchte unter den Einwohnern der Barceloneta, dass sie danach Öl bohren wollen und dass da riesige Ölplattformen entstehen. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte. Achtung, Vorsicht mit diesen Gerüchten. Die Arbeiten an der Plattform kann man seit dem vergangenen Dienstag vom Strand aus betrachten. Also auch ein schönes Hobby vielleicht für Rentner. Und Werner ist jetzt rausgegangen und raucht. Ich werde ihm das mal empfehlen. Der kann sich da ja mit einem Glas Buttermilch und vielleicht ein paar Salzstangen an den Strand setzen, Zigaretten vorher wegschmeißen und kann dann mit anderen Rentnern die Plattform kommentieren. Am 21. Dezember, also pünktlich jetzt zu diesem Anti-Spanien-Tag, soll die Plattform stehen. Ziel ist es, die Bauarbeiten an neuen Wellenbrechern, einer Mole, meeresbiologisch voranzutreiben. Und diese neue Mole, das heißt dieser neue Wellenbrecher, soll 2020 beginnen. Es gibt aber auch Gerüchte unter den Independentistas hier, dass da U-Boote jetzt anlegen, um vielleicht gegen Kim Torra loszuschlagen und seine CDRs. Wir werden abwarten. Etwas sehr Lustiges. Es gibt eine Partei, die hat ein Deutscher gegründet. Die heißt Nosotros. Ich weiß nicht, ob Werner davon gehört hat. Nosotros. Partido de la Regeneración Social. Wir, Partei der sozialen Erneuerung, nennt ein gewisser Herr Karl Jacobi seine neue Partei, der an der Wahl zum Bürgermeisteramt teilnehmen will. Damit hätten wir den Franzosen Manuel Valls mit seinen französischen Ideen und jetzt haben wir noch den Herrn Karl Jacobi, Nosotros. Karl Jacobi ist dieser Wutbürger, der vor einiger Zeit dem Präsidenten des katalanischen Regionalparlaments, Roger Torrent, so herrlich die Leviten gelesen hatte, in diesem Club Equeste oder wie der hieß. Ja, wie gesagt, also ein schräger Vogel mehr, würden wir sagen, im Kampf ein dreckiges Dutzend Männer gegen Ada Colau. Dirty Dozen against Ada Colau. Thema Terrorismus. Einen Monat vor dem Terrorattentat durch einen arabischstämmigen Gotteskrieger am 17. August 2017 auf der Rambla identifizierte, Achtung, die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra vier der Terroristen, als sie in Badalona Chemikalien für den Bombenbau kaufen wollten. Das heißt, einen Monat vorher identifiziert man Leute, die eine Bombe basteln wollen und dann lässt man die laufen. Toll, tolle Polizeiarbeit. Mossos d'Esquadra. Applaus. Thema Slowenien. Am 23. Dezember 1990 stimmten die Bürger von Slowenien in einem international, Achtung, anerkannten Referendum nach einem kurzen Bürgerkrieg mit zahlreichen Toten für die Abspaltung von Jugoslawien. 90,83% war die Wahlbeteiligung bei diesem Referendum. Von diesen Leuten hatten 94,68% für die Abspaltung gestimmt. Kim Torra ist 4 Tage dort gewesen. Kim Torra ist der Separatistenführer hier, der rechten Katalanisten, und hat den Unterschied zur Situation in Katalonien nicht bemerkt. Denn nur 47% der Katalanen sind Independentistas. Kein anderes Land hat die 2 illegalen Referendums ohne Garantie bisher anerkannt. Das ist wohl ein sehr großer Unterschied zu dem, was in Slowenien passiert ist. Wenn dieser Mann also jetzt kokettiert mit dem slowenischen Weg, dem slowenischen Modell, dann sollte er das dazu sagen, damit die Leute auch wissen, Moment, so weit kommen wir gar nicht. Thema Elektroroller. 300 Unfälle mit den Elektroflitzern gab es schon in diesem Jahr. 2 Tote sind zu beklagen. Zu 80% lag die Schuld bei den Rollerfahrern, die zum Beispiel, das habe ich selber beobachtet, beim Fahren auf ihr Handy starren. Das heißt, die fahren mit einer Hand auf dem Roller, brausen damit 25 Stundenkilometern durch die Menschenmenge und gucken auf ihr Handy. Das heißt, Achtung Leute, sehr viele Vollidioten sind unterwegs. Ab Januar sollen die Flitzer von den Bürgersteigen verschwinden und es wird saftige Strafgelder geben. Thema Blut und Bürgerkrieg. Mit der Aussage des Separatistenführers Torra für den slowenischen Weg der Abspaltung gibt es nun auch Gegenstimmen in Torras eigener Partei. Und bei seinen Independentistas-Partnern, ERC zum Beispiel. Der Abgeordnete Juan Tardá erklärte am Dienstag, dass man die sogenannte Separatistenrepublik nicht mit Hasskappen aufbauen kann. Wenn Blut fließen soll, so Tardá, dann lohne es sich nicht. sogar aus der eigenen Partei, PDKAT, kommen immer mehr Stimmen gegen die Balkanlösung des Separatisten Torra. Das heißt, ein Punkteprogramm bis zum Endsieg. Mit allen Konsequenzen, sogar denen des Bürgerkriegs. Die Leute hören das hier nicht gerne. Die Leute bilden sich sehr viel ein auf ihren friedlichen, demokratischen, pazifistischen Geist, der hier angeblich überall herrscht. Und da haut dieser Torra wie ein wütendes Kind auf die Kacke. Der Spinat, der separatistische Spinat, spritzt dann nur so an die Wände. Ja, also das ist ein leichter Hoffnungsschimmer, den es noch gibt. Die letzten Umfragen haben jetzt ergeben, dass innerhalb dieser Independentista-Szene offenbar viele Leute abwandern zu der ERG. Ne? Und die sind ein bisschen vernünftiger, ne? Und sogar, wie du sagst, innerhalb von dieser PDKAT, was die wiederum, bei denen das Problem ist, dass vielleicht sogar die Mehrheit von diesen PDKAT-Wählern auch eher dafür wären, sich so zu verhalten wie die ERG, aber weil wenn die haben das große Problem, dass alle ihre bekannten Führer, um es mal so zu sagen, ja, dass die halt sehr bekannt sind und dass die Macht in der Hand haben innerhalb von dieser Partei, ja. Aber gut, wir werden es bald sehen, wie es weitergeht. Also, das ist ein großes Dilemma. Noch zwei kleine Meldungen. Es geht um den Aktionstag gegen Spanien. ANC ruft zum langsamen Autokonvoi-Fahren auf Barcelonas Autostraßen und Zubringerstraßen auf. Und Omnium, die zweite große Separatistenorganisation, bereitet sogenannte, Achtung, transversale Aktionen vor. Es geht darum, das Treffen des spanischen Ministerrats zu boykottieren und mit Protesten zu umgeben. Viele Orte und Aktionen werden von den Katalanisten noch geheim gehalten und sollen erst kurz vor Beginn über Twitter an ihre Anhänger durchgegeben werden. Die separatistische Minderheitsgewerkschaft CSC, Achtung, ruft zu einem Generalstreik von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf. Das ist auch lustig. Die setzen sich also an diesem Tag für Arbeiter ein. Sie sagen angeblich, das ist der Vorwand, um gegen die Arbeitsmarktreformen zu protestieren, die die Regierung Sanchez jetzt gerade mühselig versucht zurückzuschrauben. Die sind also dabei. Die protestieren also gegen Arbeitsmarktreformen, die übrigens ihre eigenen rechten Separatistenführer mitbeschlossen hatten damals. Das sagen sie auch nicht. Also wie gesagt, dahinter steckt ein weiterer Separatistenprotest und mehr nicht. Die letzte Meldung ist positiv. Es gibt neue Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr. Dank des Drucks von Bürgermeisterin, Achtung, Ada Colau, auf die Generalitat können die Fahrpreise im kommenden Jahr 2019 gleich bleiben. Die Rechtskatalanisten wollten die nämlich erhöhen. Das heißt, es wird keine Erhöhung für Busse, U-Bahnen und die Nahverkehrszüge im Stadtbereich und im Großraum Barcelona geben. Hurra! Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda. 91.4 de la FM. Wo ihr alle schon eure Hände oben habt, könnt ihr sie gleich oben lassen. Genauso, genauso. Und ihr sagt 5, 5, 5, 5, 5. Es war eine Nummer, alle oben, unten. 5, 5, 5, 5, 5. Es war eine Nummer, alle Hände sagen 5, 5, 5, 5, 5. Es war eine Nummer. Schule abhakt mich und entschließt sich nun zu ihr. Tausend Kleinfähigkeiten mir den Kopf zu verdrehen. Doch zu Befehl macht sie es mir nicht. Wir nehmen den Bus zu meinem Haus. Kuss und ich bekomm keinen Kuss. Doch wenn mir da mal mir sind, schmeißt sie mich aufs Bett und da kuscheln wir dann. Da will sie mich für sich und ich will mich überall an ihr sehen. Doch das geht nicht, sprich ich will sie und sie will wieder mich. Und wir beide wollen uns so unwahrscheinlich gut. Das ist die Kraft der zwei Herzen, die nicht dahin zerlaufen wie Wachs und Kerl. Meine Freundin ist ein kleines Biest und macht eine Nummer 55555, das ist meine Nummer. Mädels, alle Frauen rennen mir hinterher. Nein, denn eine genügt mir auch besonders die meine. Keine kann so sein wie sie alleine, denn sie ist dann eben schon Alexis Traumfrau. Keine kommt in der Nacht so wie sie, denn im Traumschau ich will nur sie und nur sie an. Sie an, was ich kann, sie mich an, fass mich an, sie sagt: Oh Alex, ich will dich so sehr. Dann will sie mich und sie bei, gib mir mehr. Also gebe ich das ist, was sie will, es macht Spaß. Ich sag Blas, mein Verstand fliegt so was. Ich werd verrückt, was soll ich nur tun? Ich habe die Beste und das Beste. Meine kleine Süße ist ein Wies und auf den Kummer noch 5555, das war eine Nummer. Ja, die letzten Minuten hier im Niemandsland. Gute Laune Musik mit der Jazzkantine. Gleich gibt's noch etwas zum Thema Kino und dann müssen wir schon wieder raus. Werner, was gibt's denn? Ja, wie immer Kino im Goethe-Institut, der letzte Film in diesem Monat und in diesem Jahr am nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr, Der geteilte Himmel heißt er. Wieder aus der DDR, aber diesmal schon, jetzt dieser Film schon nach der Wende praktisch. Dann von Konrad Wolf. Und Rita, heißt es hier, kehrt nach einem Zusammenbruch aus der Stadt in ihr Dorf zurück, um Ruhe zu finden. Sie erinnert sich an die vergangenen Jahre. Sowohl in der Waggonfabrik, wo sie arbeitete, als auch an der Universität, wo sie auf Lehramt studierte, hatte es Probleme mit politischen Opportunisten gegeben. Ihr Verhältnis zu dem Chemiker Manfred ist gescheitert, als dieser nach West-Berlin ging. Und dann interessant offenbar bei diesem Film, dass halt die Verantwortung für das, was damals abgelaufen ist, gesucht wird im eigenen Land, also in der ehemaligen DDR und nicht nur eben, wie das sonst der Fall war, beim Klassenfeind. Am nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr im Goethe-Institut, gratis natürlich wie immer. Weihnachten, die Zeit des Friedens. Zeit zu vergeben und zu verzeihen. Ich liebe dich und du liebst mich, jeder liebt jeden. Lass uns zusammen fröhlich sein. Nichts ist heute unmöglich, auch ein Wunder kann geschehen. Jeder Traum geht in Erfüllung, wenn du es wirklich willst. Das ist das traditionelle, schon klassische Weihnachtsalbum Wir warten aufs Christkind. Punk-Weihnachten mit den Toten Hosen. Das Album ist aus den 80er Jahren. Aber wir kramen es immer gerne wieder raus, wenn sich die Feste nähern. Kann man Weihnachten ohne Müll feiern? Das wurde einer Frau Zwick als Frage gestellt. Yvonne Zwick, die stellvertretende Generalsekretärin beim Rat für nachhaltige Entwicklung. Weihnachten ist Stress. Ein nachhaltiges Weihnachten, zum Beispiel ohne Plastik, bringt noch mehr Stress, oder nicht? Nein, sagt sie, schenken Sie einfach weniger Dinge, dafür aber wirklich gute. Oder schenken Sie Zeit statt Zeug. Was sagst du dazu, Werner? Tja, da muss man sich echt Gedanken drüber machen. Ich habe mir die schon gemacht, also die nächsten 2-3 Wochen gibt es kein Radio, aber da passiert dann trotzdem wieder viel. 24. Dezember ist der Heilige Abend und was muss da im Wohnzimmer stehen? Der Tannenbaum. Draußen im Walde stand ein niedlicher kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsherum wuchsen viele größere Kameraden, sowohl Tannen als Fichten. Also so fängt das Märchen an von Hans Christian Andersen, zum Tannenbaum. Der hat stand da, dieser kleine Tannenbaum hat davon geträumt, dass er auch mal so groß wird wie seine Kameraden, Kollegen, würden wir wohl heute sagen. Aber dann, so um 20. Dezember herum, da kommt ein Papa mit seinen Kindern und dem Hackebällchen und haut ihn um. Und nun endet er also als Weihnachtsbaum. Und das passiert heute in Deutschland, werden wieder 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Allerdings holt man sie sich nicht mehr selber aus dem Wald, sondern die werden jetzt hergestellt auf Intensivplantagen. 90% davon in Deutschland und 10% werden importiert aus Dänemark. 700 Millionen Euro Umsatz im Jahr, kein Pappenstiel. Jedenfalls, ich verabschiede mich jetzt gleich und das ist mein Weihnachtswunsch. Also Weihnachten kennen wir ja, ne, was das ist. Ne? Rummel, Konsum, Terror, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Die Kaufhäuser vollgestopft mit Menschen, die ihrer Haupttätigkeit nachgehen, kaufen, kaufen, kaufen. Und wie man sieht, werden jetzt mit dem guten alten Tannenbaum natürlich auch Geschäfte gemacht. Also deshalb, das wäre mein Weihnachtswunsch, kein Tannenbaum, keine Geschenke, nichts kaufen. So könnten wir doch Gutes und auch natürlich keinen Müll produzieren, dann das neue Jahr dann anfangen mit einem guten Gewissen. Das ist also deine Fundamentalopposition gegen den Kaufrausch zu Weihnachten. Vielen Dank. Ja, Werner, tschüss, bis nächstes Jahr dann. Tschüss, bis nächstes Jahr, so wahrscheinlich nach Reyes dann, nach dem 6. Dezember, oder? Ja. Okay. Nach Reyes werden wir uns wiederhören. Und dann einen guten Rutsch natürlich. Ja, guten Rutsch allesamt, meine Damen und Herren, liebe Freunde dieses alternativen Radios, Niemandsland, hier auf Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona von der Plaza Real. Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und geruhsame Erholung und wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer noch einmal. Eine Filmempfehlung. Jeder hat ja so seine Lieblingsfilme zu Weihnachten. Mein Lieblingsfilm ist Love Actually. Auf Deutsch heißt er tatsächlich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, Liebe. Diesen Film sehe ich mir immer wieder gerne an. Auf Englisch habe ich ihn gesehen mit Schülern und auf Spanisch habe ich ihn auch schon gesehen. Und hören wir mal in den Trailer auf Deutsch rein und dann sagen wir Tschüss. Agur. Oh, hallo. Schön, schön, euch alle zu sehen. Da spielt Hugh Grant den Tony Blair, der sich in seine Sekretärin verliebt. Liebling, nein, du gut, also, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Tschüss, Agur. Dachler. singe Bruder, sind hat lang unterwegs. Weil es kalt in der Wüste nachts, langsam unfassbar heiß. Doch die Freiheit verlangt ihren Preis. Nur eine Stelle am Firmament, sonst nur der Mond. Und die Vision von der Welt, die ihr nicht kennt. Die Vision von Europa, die Vision von Wohlstand und Glück. Ob ihr warst im Terror, in einem Bankrotteland. Was sich da ja dran ändert, vorhersehen, kein Chance, nix wie weg, solange man noch kann. Hier um Kap Malabata kann man Spanien sehen, so wie manche arme Döbel, der Herr Römmler weiß, würde dahin, wenn Gott will. Nur eine Stelle am Firmament, sonst nur der Mond und die Vision von dem Land am Horizont. Sonst nur der Mond und die Vision von der Welt, die ihr nicht kennt. Die Vision von Europa, von Wohlstand und Glück, die Vision von Würde, die Vision von Respekt, wo alle Menschen gleich sind, ist alles perfekt. Gnadenlos ist.